Du bist eine intelligente Person. Und wie man es auch dreht und wendet, der Kronprinz ist schachmatt. Dieses Leben ist recht teuer. Manchmal wirkt es auf uns nicht geheuer. Kosten erscheinen brutal, doch meistens sind sie ganz normal. Ich verstehe und ich sehe, so viel kostet der Weg, den ich gehe. Kalt bläst der Wind, der umkreist unser Herz, dann nützt doch kein Mantel aus Nerz. Kein Geplänkel mehr, wie hoch ungefähr soll dein Preis sein? Herr, sie irren sich, Handel geh ich nicht ein, nichts wird mich bezwingen. Lieb, kämpf mit aller Kraft, greif nach dem Glück noch bevor es verblasst. Noch ist's für dich nicht zu spät, handel nicht unbedacht, Kind. Lieb, kämpf mit aller Macht, er ist ein Mann, der die Frauen verlacht. Glaubst du denn gar, dass er treu an deiner Seite weilt, wenn das Schicksal dich ereilt? Nein, in Wahrheit. Welche Wahrheit? So viel Wahres, wenn du eine Narrheit. Dachte man einst noch, die Erde sei flach. Nun, dieses Trugbild zerbrach. Wahre Liebe hält wie das Sternenzelt ewige Zeiten. Auch ein Stern erlischt und verglüht wie im Nu. Du wirst ihn nicht halten. Lieb, kämpf mit aller Kraft. Ich bleibe standhaft, mich beugt keine Macht. Drungen kümmere mich nicht, Handeln ist zwecklos mit mir. Lieb, kämpf mit aller Macht. Nichts hält mich auf und ich kämpf diese Schlacht. Ich bin die Frau, die voll Mut an seiner Seite weint, wenn das Schicksal ihn ereilt. Du bist nichts wert für ihn, er wird weiterziehen. Es gibt die ihn süß betören und auf Liebe schwören. Du wirst ihn nicht halten. Lieb, kämpf mit aller Kraft. Stark, dem wird oft auch mit